jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr kommt im Bermudafunk Pogo Radio. Da hast du Anarchie und Bier und zwar für die ganze Woche. Es ist Pogo Radio im Bermudafunk von Kulo. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger und wenn das heute nicht der 24.09. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier gerade live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast ist heute Abend der wunderbare, super tolle Nils. Ja, hallo Rüdi, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf in deiner super tollen Sendung. Ja, danke, danke. Bitte, bitte. Ja, gerne, Prost. Ja, Prost. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vor allen Dingen auch. Du hast gerade, also du machst heute Abend die Musikauswahl, ne? Und du hast da jetzt Youth Avoiders mitgebracht aus Paris. Und jetzt haben wir gerade gesehen, die spielen sogar hier bald in Köln. Ja, rein zufällig. Also ja. Youth Avoiders derzeit eine der, finde ich, besten europäischen Punkrock-Bands. Die spielen am Sonntag. Relativ früh wahrscheinlich in einem. Ja, 16 Uhr steht da, ne? Ja, ja, so ein Nachmittagskonzert im privaten Rahmen irgendwo in Ehrenfeld. Ja. Also Augen auf. Ja, ich glaube in der Nähe vom Sonic Ballroom. Ja. Könnte ich mir so vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen. Es geht tatsächlich um 17 Uhr los. Es gibt auch Kaffee und Kuchen dort. Und es spielen auch noch die Pale Angels und. Wer noch? Wissen die? Noch? Black Market oder was? Nee. Black Love. Ja. Ja, aus Montreal, aus Kanada. Ja, und die anderen aus Wales. Wales, USA. Grunge Punk. Oh, Grunge ist übrigens auch wieder im Kommen. Ja? Ja, es gibt eine neue Welle von jungen Grunge Bands, die sich exakt so anhören wie diese Grunge Kapellen aus den 90ern. Aber diese Leute sind alle Anfang 20, kleiden sich aber auch genauso wie diese Typen von damals, so mit den Karohemden und den durchlöcherten Hosen. Ja, cool, ich habe auch noch so ein Karohemd. Ich nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Ich war nämlich neulich mal auf so einem Konzert im Underground. Also ich fand es echt bemerkenswert. Nur hören das jetzt ganz andere Leute. Es war echt blank. Ja, jüngere wahrscheinlich, ne? Ja, ja, erstmal das. Ja. Also ich war tatsächlich mit Abstand einer der Ältesten da. Aber diese Neo-Grunge-Welle kommt irgendwie interessanterweise wohl aus der Hardcore-Ecke. Und diese Band hatte so vor 120 Straight Edge Kids dann gespielt. War ein merkwürdiges Bild. Im Underground? Ja, ja. Da gibt es Straight Edge Kids. Ja, wenn entsprechende Konzerte dort sind. Ja, ja. Also Jugendliche, die nicht trinken und nicht... Ja, vielleicht ein Club Mate. Vielleicht. Oder, ja. Oder ein Wasser. Ja. An denen verdient man auch nichts. Deswegen ist das immer so doof, wenn man so geile Bands macht, aber das Publikum einfach nichts trinkt. Außer vielleicht ein Wasser. Ja, was ist denn das für eine... Was wächst denn da von der Brut auf? Hm? die nicht sich gegen ihre Eltern rebelliert und irgendwie sich gesund ernährt. Und, ja, das ist ja die neue Rebellion. Wir sind halt, weiß ich nicht, wir sind halt total clean. Also zum Beispiel kommenden Freitag am 26. Habe ich da auch so ein Konzert im Sonic Ballroom initiiert mit vier Hardcore-Bands. Das wird total voll. Also ich hoffe oder rechne beinahe mit ausverkauft. Aber da wird wenig getrunken. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Ich habe auch zu den Leuten gesagt, stellt mal lieber noch einen Kasten Club Mate mehr bereit. Aha. Ist halt so. Naja. Was spielen da für Bands? Da spielt die Band Empty Handed aus Leipzig. Die sind in dieser Szene wohl auch schon eine größere Nummer. Ja. Und dann so kleinere Bands, die heißen Behind the Sun aus Essen. Dann die Symmetries aus, weiß ich gar nicht mehr. Und warum machst du sowas? Wie heißt Keep Them Shut, ja. Die sind auch ein bisschen härter. Und warum machst du sowas? Ich finde die Musik schon ganz gut. Ach so, gefällt dir auch. Ja, und ich kenne einige Leute persönlich und ich tue denen damit auch einen Gefallen. Und tue ja musizierenden Menschen gerne einen Gefallen. Ja, das stimmt. Ja, ich ja auch. Deshalb mache ich ja hier den ganzen Scheiß. Wie sieht's denn aus mit Besser Bitch? Ich habe gehört, die spielen heute in Bonn. Ja, der einzige Grund, heute nicht diese Sendung zu hören, ist eigentlich der Besuch von Besser Bitch, von diesem Konzert. Und wer nicht die Sendung hat, sollte eigentlich hoffentlich da sein. Das Konzert wird gemacht von der Mary von Turbo Booking. Und Besser Bitch, also habe ich gehört, sind auch so ein bisschen auf, ja, also eine schwedische Frauenband. Ist eine schwedische Frauenband, ja. Genau. Machen gut Punkrock, auch melodisch, aber jetzt nicht hier so lalala, sondern hat mehr schon rockig. Gut Arschtritt auf jeden Fall. Ja, aber auch, für, also die Platte, also ich habe es jetzt live nicht gesehen, aber die Platte ist so sehr rockig und weniger Punkrockig. Naja, ich finde es jetzt nicht zu krass. Es ist jetzt noch nicht Revolverheld oder so. Aber auf jeden Fall, dieses Besser Bitch hat wohl. Ich habe leider meinen Schnapsnehmer. Achso, darf man das nicht sagen? Hat wohl auch nicht die Bedeutung, dass man, die man hier direkt mit Bitch irgendwie assoziiert, aber es gab wohl auch schon Kritik aus den politisch korrekteren Punkkreisen, hat mir die Mary erzählt. Aber das könnte sie vielleicht auch selber mal erzählen, wenn sie sich mal als Gast hier einfindet. Ja, ich habe doch ein Interview gelesen, warum die besser Bitch heißen. Ja? Ja, weil nämlich auf Schwedisch gibt es das Wort, auch wie im Deutschen, das Wort Besserwisser. Ja. Und da hat sie dann irgendwie aus Versehen dann anstatt als Besserwisser hat sie dann Besserbitch gesagt. Und ach so. Das fanden sie dann so witzig, dass sie sich gesagt haben, so nennen sie sich. Ja, cool. Ja. Also ich finde die super und ich hoffe, dass ich die nochmal sehen kann. Und jetzt gibt's einen Song. Von ihrer nagelneuen Platte Moments of Grey. Saving Up Time. Yeah. Ja, Besser Bitch. Jo. Aber mir gefällt diese Band. Ja, mir sind sie zu clean. Ja. Was, zu dünn? Zu clean. Ach so. Ach ja, ja. Ja, ja. Ja, wenn man das ganze Album anhört, es klingt halt alles irgendwie so zu arg feingeschliffen. Ja, man kann ja auch mal feingeschliffene Musik hören. Ja, man muss ja nicht immer so einen Krach hören. Ja, das stimmt, ja. Das haben wir so oft getan in unserem Leben. Nicht wahr? Ja. Deswegen, ich stehe heute mehr auf feingeschliffenere Sachen. Du bist halt auch erst richtig smart angezogen mit dem weißen Hemd. Ja, ich hatte ja gehört, dass man nur noch dann hier reinkommt, wenn man ein bisschen smarter daherkommt. Ja, du hörst auf die falschen Leute. Ja, ich habe eigentlich auch erwartet, dass du jetzt im Anzug hier mir die Tür öffnest. Nee, der muss erst noch in die Reinigung. Ach so. Und dann muss ich den wieder zurückgeben, weil es ist gar nicht mein Anzug. Ach so. Den habe ich mir noch ausgeliehen. Du sahst gut aus damit und du hast mich auch an jemanden erinnert, aber ich weiß nicht mehr an wen. Also in diesem Dress. Du solltest öfter so rumlaufen. Ja, man soll es aber nicht übertreiben, ne? Ja, du solltest jetzt nicht mit verschiedenen Anzügen rumlaufen, also bist du nachher der Anzug-Rüdi, sondern vielleicht genau mit dem ständig. Bis er mir vom Leib fällt. Ja, oder? Ja, genau. Ja. Bis er vielleicht auch eine ganz andere Farbe hat. Ja. Nach all den Nächten. Ja. Ja, ich habe hier was anzubieten, nämlich die Ante 77. Auch eine Kölner Band. Die machen Funpunk, ein totgeglaubtes Genre. Ja. Ich habe mich allerdings tatsächlich auch wieder mit dieser Band beschäftigt. Die sind wirklich gut und der Witz ist auch gut. Ja, und man mag es kaum glauben. Ja, und der Sänger war bei mir auch schon zweimal in der Sendung. Aha. Der spielt nämlich auch noch nebenbei Bass bei Suya Rats. Ach so. Ja. Aha. Dann macht er halt so mit Ernte 77 ein bisschen Blödsinn und mit den anderen. Ja, aber der ist auch nicht immer bei Suya Rats oder ist er vielleicht gar nicht mal. Also auf jeden Fall war er auf der China-Tour war er nicht dabei. Ach so. Nee. Vielleicht durfte er nicht. Nee, da hat er auch keine Zeit gehabt oder sowas. Ja, Ernte 77, Spottzigaretten heißt das Lied. Der Geruch Kölns heißt die Platte. Ja, Ernte 77 mit dem Lied Spottzigaretten. Das passt ja eigentlich ganz gut, ne? Ich bin ja jetzt wieder Nichtraucher. Das also kann ich auch ich irgendwo unterstützen. Eigentlich bin ich ja kein Nichtraucher. Wenn man mal Raucher war, dann ist man es auch eigentlich auch immer fast sein Leben lang. Ja, wie heißt das dann eigentlich? Trocken? Nein, dann ist man sozusagen, macht eine Pause. Eine Nikotinpause. Deaktiviert. Ja, ist Passivraucher. Ja, Passivraucher? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass man jederzeit wieder aktiver Raucher werden kann, wenn man einmal geraucht hat. Ja, das ist sofort wieder dabei. Definitiv. Ich mache ja nicht viel falsch in meinem Leben, aber das mit dem Rauchen war auf jeden Fall ein eklatanter Fehler. Ja, aber du rauchst ja jetzt sehr wenig. Ja, aber ich habe auch in dem Alter angefangen, wo die meisten aufhören eigentlich. Und dann habe ich damit angefangen. Also viele meiner Arbeitskollegen haben sich damals Sorgen gemacht. Also ich habe tatsächlich erst mit 21 angefangen zu rauchen. Ich auch. Hey. Ja, ich fand es früher immer, also vorher fand ich es immer affig zu rauchen. Ich auch. Ich fand es irgendwie so, das was für so halbstarke Idioten, ne, die sich irgendwie, die einen verwachsen machen wollen. Ich habe das nie, ich hatte nie Bock darauf. Ja. Also viel, natürlich habe ich viele Leute gekannt in meiner Jugend auch, die geraucht haben, das gehörte ja dazu. Auch ja, wenn klar, man, natürlich. Wenn man Punker ist, muss man ja auch rauchen, Kette ja, meistens. Kiffen war eigentlich eher so die Einstiegsdroge. Durchs Kiffen bin ich dann eigentlich zum Rauchen gekommen. Aha. Bis ich dann gemerkt habe, dass das Rauchen eigentlich viel geiler ist und Kiffen total eigentlich nur müde macht. Ja. Und dann bin ich dann beim Rauchen geblieben. Da bin ich auch nicht bei so Kifferpartys, fand ich auch immer scheiße. Ja, Kifferpartys waren scheiße, die Leute waren immer scheiße. Ja. Alle sind eingepennt. Eigentlich war alles scheiße am Kiffen. Genau, liebe Kinder, lasst das. Fangt gar nicht erst damit an. Oder probiert's aus und dann wissen wir auf jeden Fall, dass ihr auch scheiße seid. Probiert's aus und hört sofort wieder auf, dann geht das. Oder einfach konsequent durchziehen. Ja, mehr Kaugummis kauen. Und dann? Oder, weiß nicht. Ja, dann stinkt man auch nicht so. Ja. So machen wir mal weiter hier im Programm. Machen weiter. Wir machen heute nur schnelle Musik und wollten eigentlich auch schneller reden. Was haben wir denn hier auf dem Plan? Ich sehe da Notgemeinschaft Peter Pan. Oder hast du jetzt was anderes vor? Ja, können wir machen. Gut. Ich lese hier gerade im Chat, ne? Also irgendwie, dass Punker müssen gar nicht rauchen, schreibt der Puh. Da täuscht er sich, das stimmt nicht. Punker müssen rauchen. Das ist. Punker müssen gar nichts eigentlich. Ja, kommen wir dann mal zur nächsten Band. Notgemeinschaft Peter Pan. Große Ereignisse oder irgendwelche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 3. Oktober spielt die Notgemeinschaft Peter Pan aus Hamburg, also Deutschbank aus Hamburg, im Sonic Ballroom. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die da gekriegt habe, weil ja auch Tag der Deutschen Einheit dort gefeiert wird. Also wahrscheinlich im ganzen Land, außer im Ballroom. Wir hören den Song Kein Existenzrecht, der hervorragend zu diesem Datum passt. Es spielen mit Notgemeinschaft Peter Pan, auch aus Hamburg Contra Real und aus Köln, Düsseldorf, die Band Gesamtscheiße Scheiße. Vielleicht auch manchen Leuten hier bekannt. Als was? Als Kapelle und Kleinkunst oder so. Als Ableger einer anderen Band aus Köln, deren Namen wir nicht nennen. Okay, hier Musik. Scheiß Soldaten! ja, bei dem, also wenn ich den Text höre, dann muss, da fallen mir so spontan so Reichsdeutsche ein, die ja ins gleiche Horn blasen. Ich glaube aber ja, nicht, alles Sympathie der Band. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie was miteinander zu tun haben. Nee, haben sie nicht, aber... Also Notgemeinschaft, ja. Peter Pan kann ich nochmal allen ans Herz legen. Ist auch die einzige und letzte Deutsch-Punk-Band, die ich noch auf meiner To-Do-Liste der zu veranstaltenden Bands hatte. Mhm. Ich mache danach nie wieder Deutsch-Punk, es sei denn, irgendjemand zeigt mir eine Deutsch-Punk-Band, die sich lohnt, sich nochmal damit zu beschäftigen und auch Konzerte mit der zu machen. Kann ich eigentlich vergessen. Kann ich vergessen, meinst du? Kann ich total vergessen. Ja, Rawside haben wir jetzt andere Probleme. Das war noch nie die Deutsch-Punk-Band, oder? Nee, Hardcore-Punk, ja, ne? Eigentlich. Ja, die fand ich früher mal gut, da dachte ich geil. Was hatten die, was haben die jetzt für Probleme? Drogen. Ach, dieser, der Henne. Das waren die Probleme, was heißt Probleme? Bekannt ist das schon länger, jetzt ist es allerdings in die Öffentlichkeit gedrungen. Dass der halt jetzt in Untersuchungshaft hockt. Ja. Ja. Also ich war schon in einigen Städten in Süddeutschland, da hat man mir erzählt, dass die Band überhaupt genau deswegen in manchen Läden gar nicht mehr spielen darf. Mhm. Im Ballroom waren sie auch schon mal zweimal angesetzt und haben immer unter irgendwelchen Gründen, weiß nicht, dann abgesagt. Ja, das kann alle möglichen Gründe haben, warum er absagt, ne? Ja, das war mal so Beispiel kurz vor knapp. Unzuverlässigkeit ist jetzt doch keine kriminelle Straftat. Da hast recht. Ja. Kommt in der Szene auch vor. Ja, kommt vor, ne? Ich kenne da so eine britische Band, die Cockney Rejects heißt. Ja. Die ist auch ganz groß da drin. Ja. Ja, Pesco waren gerade. Ich weiß gar nicht, warum diese Studentenkapelle oder Ex-Studentenkapelle Pesco so abgefeiert wird. Oh, jetzt fängst du aber an, die Band zu dissen. Das ist eine der wenigen Studentenbands. Ich wollte nämlich, ja. Ich hatte mir schon zurechtgelegt, was ich jetzt dazu sage. Ja, ich glaube, zum Studieren sind die schon zu alt. Ich glaube, die haben schon fertig studiert. Ja, bestimmt. Oder vielleicht abgebrochen. Aber Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich auch diesem Schlaupunk eher skeptisch gegenüberstehe, beziehungsweise sogar feindlich. Aber Pesco finde ich da immer noch gut. Also die finde ich echt in Ordnung. Im Gegensatz zu vielen anderen Bands wie, weiß ich nicht, Captain Planet oder Love A oder sonst wie. Ich habe mir irgendwie heute noch so einen Song angehört von dieser neuen Split-Single da von Love A und Köter und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da der Mensch, der Texter von mir will. Entweder bin ich zu blöd, was ich ja manchmal annehme, oder was ich aber vielleicht auch manchmal glaube, die sagen gar nichts. Und deswegen gibt es da auch gar nichts zu verstehen. Ja, ich kenne das. Wir sind gar nicht so doof. Ja, ich kenne das Problem. Das ich habe auch mal studiert. Nee, das ist ja so, wenn du so einen Text schreibst, loggen sie sich hin und dann überlegen sie, was reimt sich auf das Wort, das danach kommt. Das darf dann auf keinen Fall dumm klingen, aber es muss sich reimen. Und da gibt es immer eine Diskrepanz. Und dann geht es meistens darauf hinaus, dass es halt dann irgendwie cool klingt. Das ist so wie so ein abstraktes Gedicht. Und da kommen halt Texte bei raus, wo man, wenn man es dann durchliest, denkt man, boah, es ist tiefgründig, voll die Worte. Ja, genau, so und, kryptisch. Ja, und oi, was der wohl gemeint hat. Ne? Und dabei ist alles totaler Schwachsinn. Die verwenden sie jetzt sogar Anglizismen. Das sollen sie machen, wenn sich's reimt. Nee, aber Love A und Köter, die da ihre Split-Single gemacht haben, die kommen nächste Woche. Da kann man sich hier vielleicht fragen, was das soll. Genau, mache ich auch. Auf jeden Fall. Alles klar. Auf jeden Fall kommen jetzt Pesco mit dem Song Fluchen und Fauchen und den widme ich all meinen Freundinnen, ganz besonders der Christine. Weil das muss man wissen, der Nils, der hat ganz viele Freundinnen. Zumindest auf Facebook. Und eine ist hübscher als die andere. Wenn du, ich habe dich ja gerade zu meinem Geburtstag eingeladen. Ah, ja, dann, stimmt. Dann kannst du dich davon überzeugen. Ja. Sie mein Damm ist und mein Fluchen und Fall. jetzt reden wir wieder über was anderes. Jetzt reden wir über den ZDF-Fernsehgarten. Genau. Wie war es denn da? In meinem Beruf, also ich arbeite ja auch in so einem sozialpflegerischen Beruf, kommt es ja vor, dass man manchmal mit dem ZDF-Fernsehgarten konfrontiert wird oder anderen Merkwürdigkeiten. Weil ihr denn da hinfahrt, ihr werdet dann hingekarrt wahrscheinlich mit Bussen, damit sie dann irgendwie so inklusionsmäßig dann auch zeigen können mit der Kamera, guck mal, bei uns hocken auch die Behinderten irgendwie. Gar nicht wahr, das finde ich sogar diskriminierend. Wenn ich mal sonntags Frühdienst habe, also der ZDF-Fernsehgarten läuft ja mal sonntags vormittags, bin ich dann schon mal bei einigen Leuten, die das immer gucken, und wenn ich gerade bei denen so Betreuungszeit habe, gucke ich das mit. So, und vergangenen Sonntag war im ZDF-Fernsehgarten das Motto Oktoberfest, weil es ja jetzt auch gerade wieder anläuft. Mhm. Und es war, mir fehlen da echt manchmal die Worte. Ich muss dazu sagen, ich habe mal so 2 Jahre lang so einen Hiwi-Job beim Fernsehen gehabt und habe auch bei einigen ZDF-Produktionen mitmachen müssen. Von daher weiß ich, wie es da wirklich am Set abgeht, wie zynisch diese Menschen sind oder wie da echt, es ist überhaupt nicht lustig, es wird echt von oben nach unten getreten und echt gar nicht mal lustig. Und wenn ich mir das ansehe, und vor allem, also nicht der Inhalt ist so das Schlimme, also die Akteure, die wissen ja, was sie tun, das ist ja noch traurig, aber die Leute, die da zu Gast sind, also das Publikum, wenn ich mir die angucke, wirken die für mich wie so geistig eingeschränkte Menschen, die aber noch geistig eingeschränkter wirken als die Leute, mit denen ich arbeite. Also ich glaube, die würden da anders agieren. Also ich habe echt das Gefühl, die Leute sind irgendwie... Deshalb will der Ritchie die ganze Zeit mit uns da hinfahren. Ja, möglicherweise. Ja. Ich glaube, der stellt sich das viel zu lustig vor. Ja, der stellt sich das alles in Kombination mit Bierrausch und irgendwie... Das funktioniert dann nicht. Ja, das glaube ich auch. Wir werden keinen Spaß haben. Wir würden uns betrinken vor Angst. Ja. Ritchie, falls du gerade zuhörst. Ich war schon bei solchen Produktionen dabei. Ja, aber das Schöne ist, mit Ritchie kann ich ja überall hingehen und überall ist es lustig. Ne? Vielleicht würden wir auch irgendwann Spaß bekommen, aber nicht von vornherein. Aber man wird wahrscheinlich dann nach 10 Minuten dann irgendwie rausgetragen. Möglicherweise auch, weil wir nämlich echten Spaß haben. Ja. Und nicht so ZDF... Warm-Upper-Spaß. Ja, okay, du warst jetzt dort gewesen. Ne? Was mich ja immer wundert, dass bei denen immer ein schönes Wetter ist, obwohl es ja in Mainz ist. Und ich habe das auch regnen. Das ist ja vor allen Dingen live. Ja, du weißt ja, am Sonntag war hier Kackwetter. Ja, es hat genau. Geregnet wie aus Eimern. Und das war jetzt diesen Sonntag? Ich gucke Fernsehen. Das war jetzt diesen Sonntag? Ja. Und ich dachte so, was ist denn da los? Warum regnet es denn bei denen nicht? Wieso ist da super Wetter? Wieso stehen die alle im Trocknen? Ja. Was soll das? Ja. Was macht das ZDF da? Ja. Und da ist immer gutes Wetter. Ich habe noch nie gesehen, dass die Leute da im strömenden Regen stehen müssen. Die schicken so Flieger in den Himmel, weißt du, mit so Silbernitrat. Schießen so Raketen in den Himmel vielleicht. Um die Wolken aufzubrechen. Ja, damit es vielleicht im Umkreis regnet, aber nicht da am Punkt. Mit deinem GZ-Geld. Ja, machen sie das machen die nicht. Ja. Ja, mach ich nicht. Ich habe den Brief neulich wieder weggeworfen. Sehr gut. Habe ich keinen Bock drauf, wenn ich mir die Scheiße da angucke. Sehr gut. Falsche Fröhlichkeit, alles. Ja, auf jeden Fall warst du jetzt dort gewesen und und sonst? Ansonsten habe ich an diesem Wochenende nicht so viel erlebt. Hast du irgendwas erlebt? Oder musstest du auch arbeiten? In diesem Wochenende? Ja, jetzt vergangenes. Da war ich auf einer Hochzeit. Das war ja wo ich das erste Mal in meinem Leben einen Anzug getragen habe. Ich liebe Hochzeiten von gewissen Leuten. Ich hatte ja auf meiner letzten auch einen Anzug an. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ich mag das auch gerne, wenn so Leute wie wir dann, wenn man die mal anders sieht, im Anzug eben. Ja, das war auch schön, weil du bist ja in dem Moment, gehörst du zu so einer Art, bist du irgendwie dabei, ne? Also du bist ja so eine Art verkleidet und es ist schön eigentlich. Weil man schlüpft so eine andere Rolle rein. Ja, und die Leute geben sich echt Mühe. Ja, und alles, was man macht, ist irgendwie, kommt dann nicht so scheiße rüber, ne? Weil man hat ja einen Anzug an. Genau. Aber es funktioniert nicht, im Anzug zum Beispiel an einem normalen Wochenende irgendwie in den Ballroom zu gehen, um da irgendwie mal aufzufallen. Also ich war einmal, warum auch immer, weiß ich gar nicht mehr, da kam ich irgendwo her, da war ich schicker angezogen im Ballroom und wurde nach kurzer Zeit mit Kettenfett beworfen. Ja, wegen dem Anzug. Ja, was mir am Samstag passiert ist auf dieser Hochzeit, also wir sind mal kurzzeitig waren wir weg gewesen, wir mussten da irgendwas machen, ist ja egal. Auf jeden Fall stand der Emre und ich, wir standen dann halt in so einer Dönerbude drin und haben Falafel bestellt Und da kamen zwei Leute rein, die ich noch von Mannheim kenne. Die habe ich mindestens schon seit 10 Jahren immer gesehen. Mhm. Und dann sehen die mich in Emre mit Anzug und Krawatte da stehen. Und großes Hallo. Und so, die haben natürlich gleich gedacht, ey, was ist denn jetzt mit Rüdi los, ne? Ist der jetzt Versicherungsvertreter? Der ist jetzt, hier, ne? Der ist jetzt bei den Mormonen oder sowas. Ja. Ich habe das auch erst dann nach einer Weile erst aufgeklärt, dass ich eigentlich von der Hochzeit komme. Ach, Hochzeiten sind super. Mhm. Bitte heiratet alle und ladet mich ein. Ja, solange sie mich nicht heiraten, ist mir alles egal. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Highlight. Ja. Jetzt kommt eine Spitzenband aus Bonn, die ich sehr gerne habe, auch persönlich. Ja, das ist aber das, pass mal auf. Ja. Das fällt mir so oft auf, dass Leute sagen, dass ich die persönlich sehr gerne habe. Werden sonst, wenn du sagst, ich habe sie sehr gerne. Viele andere. Das persönlich kann ich eigentlich komplett aus dem Wortschatz streichen. Nee, das sagt man nämlich. Warum? Manchmal, okay, bei dieser Band war es jetzt, fehl am Platz, aber manchmal sagt man das als Verstärkung, um etwas hervorzuheben, was viele nicht gut finden. Wenn ich jetzt sage, wer findet denn die Band nicht gut? Also nee, deswegen war es ja auch fehl am Platz. Also bei Mofa-Bande gibt es so zwei Sorten von Mensch. Also die meisten wahrscheinlich, 999% der Menschheit, die Band nicht kennen. Und du und ich, die Band kennen und die finden sie gut. Hast recht, wie dem auch sei, die Mofa-Bande feiert demnächst tatsächlich schon 10-jähriges Bestehen und feiert das 2 Tage lang in Bonn, im Bla, am 3. Oktober und auch am 4. Die spielen an beiden Tagen, aber auch andere tolle Bands wie KSM40, Obnoxious Class und hast du nicht gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Hauptsächlich Hardcore wird da geboten. Lohnt sich mehr als auf dein Konzert zu gehen, oder wie? Nein, eigentlich nicht. Also der Daniel von der Mofa-Bande war ja auch... auch hier schon zu Gast? Auch zu Gast, aber war auch ein bisschen traurig, dass die Notgemeinschaft dann vorher, also quasi hier in Köln spielt. Hätte er mir das mal vorher gesagt, wir haben ja irgendwie nicht so wirklich kommuniziert darüber, hätte man das vielleicht auch anders miteinander kombinieren können, aber an der Kommunikation zwischen Bonn und Köln. Die können das doch so machen, die können ihr scheiß Konzert im Bla absagen, da spielen sie eh alle 2 Monate. Und sollen dann hierher kommen. Es sollte ja eigentlich im SJZ Siegburg stattfinden, aber die haben jetzt irgendeine Auflage bekommen. Also da dürfen jetzt erstmal keine Konzerte stattfinden. Deswegen muss das ins Bla ausweichen. Ja. Aber lohnt sich auch, bitte auch am 4. hingehen. Ja. Jetzt am 3. Ein kurzes Lied mit dem Namen Okolyt. Voller Hit. Das war's schon wieder. Hier, komm mal her, du. Da bin ich. Setz dich hin. So. Ja, kurzes Vergnügen, aber es ist ein Vergnügen. Mit der Mofa-Bande. So. Wir haben gar nicht so viel Zeit verbraucht bis jetzt und wir haben noch unglaublich viel Zeit und wissen gar nicht mehr, was wir an Musik spielen sollen. Ich habe hier ein Highlight aus Tübingen. Die Band heißt High. Die sind irgendwo da von diesem Mats da von Spastic Fantastic irgendwie empfohlen worden. Aha. Und da hören wir jetzt ein kurzes Lied von denen, von ihrer nagelneuen Veröffentlichung auf Bandcamp I Say No. Wir sind gespannt. We'll be right back. Und wie fandst du? Ja. Ja, ne? Fachig. Ne? Würde jetzt nicht meine Lieblingsband werden, glaube ich. Ich kaufe mir immer weniger Punkrock. Ja, aber du bist wenigstens noch einer, der noch was kauft, ne? Ja, also ich mache das echt so, dass ich mir das, ja. Also man kann ja heute alles im Internet anhören. Ja. Dann höre ich mir das echt ordentlich an und wenn mir das gefällt, kaufe ich das noch. Und meistens, wenn es geht, irgendwie beim Konzert direkt bei der Band, weil ich dann weiß, dass das Geld oder das volle Geld direkt bei der Band landet. So habe ich es neulich auch im Underground gemacht. Ja, hast du dann daheim so eine, in deinem Zimmerchen so eine kleine Sammlung stehen und dann guckst du abends nochmal so durch? Ja. Ja? Ich habe sogar, ich kriege ja auch manchmal was geschenkt oder also ja. Die letzte Platte, die ich bekommen habe, neu, von einer französischen Band, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Apropos geschenkt, ich schenke da auch mal was hier. Was kommt denn jetzt? So, jetzt hier. Kriegst erstmal hier die Terrorgruppe Inzest im Familiengrab. Also, Rudi, vielen Dank, aber das Lied finde ich haben. Total scheiße. Ja, ich auch. Überhaupt diese Reunion mit den neuen Songs. Ey, das ist mir so. Egal, ob das jetzt Reunion ist oder nicht. Ich finde einfach, die Lieder finde ich total, ich habe mir sie vorhin nochmal angehört. Es ist mir einfach irgendwie diese gute Laune, tralala, wir sind frisch, frech, witzig. Es geht mir einfach auf den Sack. Im Useless-Fernsehen stand auch der passende Kommentar dazu. Also Terrorgruppe vielleicht früher mal toll gewesen, aber das Neue jetzt, ey, das war echt überflüssig. Ja, finde ich auch genauso. Ja. Muss nicht sein. Das habe ich doppelt bekommen. Kann ich auch doppelt geschenkt bekommen hier. Das ist was, was ich nicht mal auspacken möchte, weil ich möchte da nicht mal reinhören. Ich finde es einfach nur super scheiße, schrecklich schlimm. Geht gar nicht. Also das, ich würde die Band, keine Ahnung, vielleicht nochmal einladen. Das, ja, weil die stehen das, auf so einen Scheiß, ne? Das mag der andere auf jeden Fall. Ja. Das mag, glaube ich, keiner. Das sieht mir nach Idiotenmusik aus. The Bare Moans. No Exit Split. Ach du Scheiße. Mhm. Ach ne, das kannst du ihm auch schenken. Vielleicht findet er das auch so gut. So Sachen, wo ich schlecht draufkomme und was mich aggressiv was macht. Und wo ich dann denke, ey, alles scheiße. Ist das ein Promo-Zettel? Ja, klar. Logisch. Klar. Ach hey, nee, sowas mag ich ja gar nicht auch. Nee. Pressebilder. Da bin ich froh, dass ich keine Radiosendung mache. Haben sie sich als Band, weißt du, als Merch-Artikel haben sie sich so Wimpel machen lassen, weißt du? Sehr toll. Super. Magst du tolle Idee, voll witzig. Magst du eigentlich Hammerhead? Ja. Die spielen am 11. Oktober wieder hier in Köln. Ja. Hast du vielleicht schon mitbekommen? Nö. Da wird so. Aber Oktober ist bei mir noch so weit weg. Ist bald, ne? Das ist nicht so weit ist bald, weg, Rudi. Ne? Dann wo spielen die? Im Sonic Ballroom oder was? Nee, im Jugendpark auf der anderen Rheinseite. Zusammen mit Strick, dem A-Team und... Fuck, ey. Was sind 11. Oktober? Ist es irgendwie ein Wochenende oder sowas? Ja, ja, klar, das ist ein Wochenende. Ey, da bin ich. Da gehe ich hin. Also, ja, wird auch bestimmt 11. ausverkauft Oktober. Sein. Das Ganze ist so eine Benefiz-Veranstaltung für so einen Typen, der in Australien im Knast sitzt, zu Unrecht. Ja. Ja, der Nils möchte die Terrorgruppe haben. Nils, ey. Ja, der warum, Nils? Ey? Ja, weil der Nils, der ist einfach, das ist, also. Der, also, wir reden vom Punkstellen, Nils. Ja, genau, nicht von dir. Nee, ich möchte ja immer wieder lobend seine kindliche Begeisterung hervorheben für gewisse Bands aus der Vergangenheit. Es ist halt so, dass auch so Bands wie Terrorgruppe immer noch Leute findet, die sie gut finden, abfeiern. Ich würde mir ja mal vielleicht gut. Ich find jeden einzelnen von denen finde ich sowas von sympathisch. Also ich finde die Band menschlich perfekt. Würde ich sofort heiraten. Wenn man eine Band heiraten dürfte. Eine ganze Band. Eine ganze Band, ja. Ja, vielleicht gibt es das jemanden vor. Ja. Das ist eine Idee für eine neue Sendung. Ich heirate eine Band. Genau. Nicht eine Familie, sondern eine Band. Ja. Und dann nicht Peter Weck heiratet eine Familie, sondern Rüdi nicht Thekla Carola Wied, sondern Archie Motherfucker. Genau, und dann spielen wir dann so eine Folge spielen wir dann komplett durch. Wie ich dann mit dieser Band zusammen eine Familie führe. Und dann die kommt dann immer nach Hause nach der Tour und ich mache dann erstmal die Wäsche. Ja, und hast schön gekocht natürlich. Genau. Und die Post geöffnet und genau. Kommst mit und muss die Katastrophen managen. Erzähl denen dann, wie man, dass sie mal wieder sind. Die Fußnägel schneiden sollen und so. Und muss dann Arzttermine machen. Genau. Wegen den ganzen Geschlechtskrankheiten. Ja. Ja, im Chat sagt der Nils, man muss auch Sachen im Leben gut finden können. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Nils. Ja, und ich finde zum Beispiel Robinson Krause finde ich super, super sympathisch. Das ist es übrigens mein Wunsch heute Abend. Das hat jetzt der Nils nicht ausgesucht. Die Band ist auch in Ordnung. Die Band, ja, die ist super in Ordnung. Die mag ich so. Würde ich auch erraten, als Band jetzt. Ja? Ja. Den würde ich auch die Wäsche waschen und anschließend in den Trockner schmeißen. Okay. Und rausholen wieder. Da müsste ich mal echt überlegen, welche Band ich heiraten würde. Da muss ich echt nochmal drüber schlafen. Mit wem muss schlafen? Was? Mit wem muss schlafen? Nee, nicht erst mit der Band. Ja, Robinson Krause. Was geht's jetzt um Eintrittskarten? Du bekommst Eintrittskarten zum Geburtstag geschenkt? Nee, ich hoffe nicht. Du hast gerade erzählt, dass du irgendwie öfters mal eine Eintrittskarte zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Was ist das für ein Schwachsinn, einem Konzertveranstalter eine Eintrittskarte zu einem Konzert zu schenken? Ja, da kommt noch so ein Schwachsinn. In meinem Freundeskreis werden häufiger Konzerte verschenkt, damit man zusammen wieder mal was erleben kann. Ah, es ist eklig. Ja, und wie ich gerade sagte, ich hatte ein bisschen Angst, oder also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gering, dass mir irgendjemand an meinem Geburtstag das Wieso-Konzert schenkt, die nämlich am 6. November hier in Köln spielen. Weil der Idiot davon ausgeht, dass du gerade ausgerechnet an deinem Geburtstag auf ein Wieso-Konzert gehen willst, oder wie? Ja, vielleicht aus Nostalgie oder so, aber nee. Ja, einfach den Typ einfach aus den Kontakten löschen, raus, weg, fertig, aus, peng. Das geht ja wohl gar nicht. Tja. Wie kann man so über jemand anders sein Leben entscheiden, was er an seinem Geburtstag zu tun und zu lassen hat? Oder denken, er hält sich dann daran? Naja, wenn es ein gutes Konzert ist, ist es ja auch ein schönes Geschenk. Ja, aber dann sollten wir doch vorher schon mal drüber sprechen, oder? Um da Missverständnisse... Ja, aber dann ist ja die Überraschung wieder weg. Weiträumig ja auszuräumen. Dann könnte man ja sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Also wie ich dir ja gerade schon erzählte, habe ich also, mal... Zum Geburtstag überraschen, also ich meine, das ist ja wohl echt, also es geht ja eigentlich immer nur nach hinten los, sowas. Wie der Junggesellenabschied. Bei wem? Ja, bei manchen Leuten. Ach so, ja, wahrscheinlich. Jetzt nicht bei uns. Ja, nee. Also wir hatten ja irgendwas auch noch was vor, wir wollten ja eigentlich mal mit dem Punkstellen-Nils noch hier uniformiert in seinen Punkstellen-Shirts auf dem Ring ausgehen, als hier Bärchengruppe. Ach so, ehrlich? Weiß ich gar nichts mehr von. Ja, das war dein Vorschlag. Ach so, ich vergesse nichts. Ja, ich habe noch nie ein T-Shirt von ihm gesehen. Aha. Ja, das ist auch sehr schwierig. Ja, weil er gar keine hat. Der Herr Hansen ist, glaube ich, vergesslich. Ja, er lebt wahrscheinlich auch in so einer Parallelwelt. Zwischen Marathon und Punkrock. Genau. Tja, das war ein Wink mit der Zaunlatte. Mit der Zaunlatte kann ich jetzt auch noch winken hier mit den Zwoons. Mit Zwoons soll ich Zwoons spielen? Die mochte ich früher mal. Ja, ich auch früher. Die habe ich mal im Radio gehört. Dachte ich, oh, was das denn Tolles. Ja, die habe ich sogar mal im Radio gespielt und habe gedacht, nee, was im so richtigen Kommerzradio meine ich jetzt. Ehrlich? Hier 1 Live. Ja. Sollen wir es machen? Mach mal. Haben wir so die Zwoons. Ja, gerne. Kannst du was dazu sagen? Ja, ich habe mal über die Band gelesen, dass das. Aus welcher Stadt kommen die nochmal? Das habe ich irgendwie alles vergessen. Ich habe mal irgendwie über die gelesen. Es seien die Bad Religion aus Düsseldorf. Deren Heimatstadt. Düsseldorf? Nein. Das war aus Nordrhein-Westfalen kommen sie, glaube ich. Echt? Ja. Weiß nicht, irgendwie eher im Süden? Ja, aber dann nicht. Also Süden, aber immer noch nördlich von Frankfurt. Naja, egal. Wir wissen es nicht, aber ist eine schöne Band. War eine schöne Band. War eine schöne Band. Mach mal das Licht an, heißt es. Viel Spaß. Das Lied und die Platte heißt Magnetsignale aus dem Nichts. Ja, das war die Band Swoons, die kam jetzt, wir haben es mal nachgelesen, aus Hessen. Und ja, das war aus der Nähe von Kassel, aus Wolfshagen. Das Stück war von 1999, was ja auch so ein Ska-beeinflusstes Lied war, fiel mir da auch wieder diese Ska-Punk-Welle ein, die da wütete Ende der 90er. Die wütet eigentlich immer wieder mal, ne? So kurz. Ja, aber da gab es ja dann diese komischen Sampler hier von Punk to Ska und mit eher schlechten Liedern als guten. Ich habe das irgendwann gehasst, dass jede Punkband irgendwie auf jeder Platte auf jeden Fall ein Ska-Lied machen musste. Ja, es reißt nicht ab, ne? Es gibt ja auch wieder irgendwie ganz dabei, ist ja der Wolverine Records, die machen ja, der ist ja unbeirrbar irgendwie in schlechten musikalischen Geschmacklosigkeiten. Ja. Treibt er sich rum und macht dann jetzt auch irgendwie, habe ich jetzt eine E-Mail gekriegt mit Folk-Punk. Hatte der doch früher schon. Ja, der hat immer wieder sowas irgendwie. Folk-Punk hatte der, wie hieß Punk die Band nochmal? Across the Border Schlager, hatte der. Ja, genau. Und das ganze Geraffel. Jetzt hat er wieder irgendwas mit Folk-Punk, hat er mir geschickt. Ja, vielleicht läuft das ja wieder. Das, ja, was heißt läuft wieder? Ich meine, er bietet's an und jeden Morgen steht ein Idiot auf und kauft's. Also cool bei Wolverine fand ich ja. Germ Attack. Ich fand es eigentlich das Coolste, was er gemacht hat, dass er bei Wohnmieten kaufen war. Okay. Ja gut, kannst du ja auch noch machen. Ja, mach ich auch noch. Bietest einfach die Wohnung vom Richie an. Ja, genau. Das fand ich eigentlich das Coolste. So, sollen wir noch Love Ray hören wir am Schluss. Das machen nämlich so als Überleitung zur nächsten Sendung. Okay, dann hören wir jetzt nochmal gute Musik. Jetzt haben wir nochmal Youth Avoiders, eine Pariser Punkband. Man kann es kaum glauben, dass in Paris sich überhaupt ein normalsterblicher Mensch eine Wohnung leisten kann. Und Punkrock macht. Und Punkrock macht. Und auch die Freizeit dazu hat, noch irgendwie sich hobbymäßig in den Keller zu stellen. Okay, dann kommt jetzt der Song Wolves and Vultures und der tritt nochmal richtig in den Arsch. Weißt du, was das heißt, übersetzt? Winken und Geier. Oder? Nein, Wurf ist was anderes. Ich frag, glaub schon mal. Ich hab, glaub, das Lied irgendwie also in der Sendung Geier? Irgendwann mal gespielt und dann ging es auch darum, was die Übersetzung heißt. Ich hab's wieder vergessen. Nee, das sind bestimmt andere Vögel. Ich vergesse was immer. Das würde ja gar nicht mit. Warte, ich gebe jetzt hier, gerade nochmal ein. Gelübde und Geier heißt es. So, na, also. Ich erinnere mich jetzt in diesem Moment, dass ich dieses Lied irgendwie in der letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Sendung schon gespielt habe. Ja, aber. Deshalb gerade nochmal. Weil es so schön ist, nochmal. Ja. Prost! Ja, da fragen sich wieder einige im Chat, ob wir jetzt hier wirklich live sind oder nicht. Wir sind es. Wir sind es nicht. Ich winke ja. Jetzt nochmal, aber ich war eigentlich schon gestern hier. Ja, wir sagen das eigentlich immer, weil immer die Frage dann irgendwann. Aber vielleicht bin ich auch erst morgen hier, man weiß es ja, nicht. Man weiß es nie. Auf jeden Fall, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 24.09. Sein wird oder gewesen wäre, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Mal wieder. Am Mittwoch ab 0 Uhr, ne? Wie es halt immer so ist, im Leben wiederholt sich alles. Man sieht sich immer zweimal im Leben mindestens. Ja, bei manchen ist das auch in Ordnung. Ja, nächsten Freitag und auch Samstag bin ich wieder Türsteher der Herzen im Sonic Ballroom. Bitte lasst mich nicht alleine. Kommt vorbei, leistet mir Gesellschaft. Ihr wisst ja, wer gemeint ist, wer vielleicht gerade zuhört. Wann bist du wieder Türsteher? Freitag und Samstag. Was ist denn da los? Ja, dieses Hardcore-Konzert. Ach, und, da, wo man kein Bier trinkt. Ja, und am Samstag ist wieder, weiß ich nicht, Zirkus. Wie Zirkus? Da spielt eine Band, die heißt La Bastard. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, was sie machen. Und die Super Hard Boys. Ja, wahrscheinlich machen sie Musik. Möglicherweise. Fall, ne? Möglicherweise, ja. Ja, viele Grüße an alle. Schlaf nachher gut. Ja, genau. Und Ja, nächste Woche habe ich ja hier ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt wieder richtig aussprechen kann, Jörg Mechenbier, auf jeden Fall der Sänger von Love A. Das doch sowas ist da. Einfach, ja. Und der Michi, der Sänger von Köder, ist da, ja. Die dann ihr Album vorstellen werden. Ja, ihre Split-Single. Ihre Split-Single, ja, kein Album. Split-Single, ne, muss man dazu sagen. Wo dann irgendwie noch irgendeine so eine Antilopen-Gang, die bei beim wie sind es bei den Hosen auf bei den toten Hosen, ja, auf dem Label sind, haben da irgendwie noch ein, keine Ahnung, da haben sie wieder alles, ja, auch ein, aus dem Hut gezaubert. Ja, auch ein Remix, der nicht hätte, ja, sein müssen. Alles aus dem Hut gezaubert. Ja, auf jeden Fall sind sie eingeladen, müssen hier Rede und Antwort stehen, was das eigentlich soll. Genau. Was es überhaupt alles noch mit demokratischen Grundrechten zu tun hat. Genau. Und deswegen kommt jetzt für alle Jutebeutelträger und Trägerinnen. Was ich nicht verstehe, es heißt immer Jutebeutel. Ihr wisst gar nicht, also ich bin ja eine ältere Generation. Zu meiner Zeit gab es noch richtige Jutebeutel. Das waren Jutebeutel aus dem Stoff Jute. Und die Jutebeutel, die ihr als Jutebeutel bezeichnet, sind eigentlich keine Jutebeutel, sondern das sind Baumwolltaschen. Aha, da haben wir wieder, ja, was gelernt. Habt ihr wieder was gelernt? Klingt komisch, ist aber so. So, genau. Jetzt putzt euch die Zähne, ab ins Bett. Es geht weiter noch mit Love A und dann tschüss. Ja, tschüss. Bis demnächst auf der Straße. Jo. Schubladen erst sind.